Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und wir starten jetzt wieder in eine neue, wenn auch verkürzte Talkwoche durch den Feiertag gestern. Und wir fangen an heute wie immer dienstags mit einer freien und offenen Themenrunde. Also, ich frage euch, wer hat Lust mit mir zu reden, egal über welches Thema, 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Dominik und der ist 25. Hallo. Hallo, Jürgen, grüß dich. Hallo Dominik, um was geht's? Ja, Jürgen, bei mir geht's um die Liebe. Und ja, und zwar, ich war auf der Studienfahrt vor 3 Wochen. Ja. In Frankreich. Ja. Und ja, da habe ich jemanden kennengelernt, eine Dame. Ja. Ja, wir haben uns erst kennengelernt, ein bisschen geredet, ein bisschen gut unterhalten. Eine Französin? Nee. Ja. Also die ist auch mitgefahren auf auf der Studienfahrt. Ich kannte die halt vorher noch nicht. Ja. Ne? Was studierst, was studierst du denn, wenn ich zwischendurch mal fragen darf? Bitte? Was studierst du denn, wenn ich zwischendurch fragen darf? Nee, ich habe über meinen Bruder, der macht ein Abendgymnasium und da konnte ich dann zum Glück mitfahren auf so einer Studienfahrt. Ach so, halt. Ich bin derzeit noch nicht im Job. Ich habe da ein bisschen arbeitslos, aber kriege ja zum Glück am 15. einen Job. Also, okay, geht dann wieder. Andere Thematik. Also, wir kommen zurück zur Frau. Genau, richtig. Ja. Die habe ich da dann kennengelernt und zum zweiten Abend lief dann auch schon was zwischen uns. Ich habe das erst alles ein bisschen als Urlaubsflirt abgenommen. Ja, hatten auch Sex direkt nicht, aber wir hatten schon ordentlich was am Strand. Da ging es schon gut zur Sache. Am Strand? Am Strand dann, ja. Genau. Ja, war es da schon so warm? Ja, es war eigentlich ein bisschen frisch, aber sie hielt mich wen, gut warm. Wen stört das? Genau, wen stört das dann bei solchen Sachen, ne? So, und weiter? Ja, hab mich dann schließlich doch in sie verknallt. Das ging eigentlich recht schnell. Sie hat mir da echt den Kopf verdreht in Frankreich. Und sie sagte, sie hätte sich in mich auch verknallt. Kam dann halt auch zurück von Frankreich aus. Dann kam das Wochenende, hatten auch ein richtig schönes Wochenende zusammen. Ja, und dann sagte sie halt zu mir, dass sie halt bei ihrem Ex-Freund noch wohnt. Da wäre aber schon alles aus. Sie waren 7 Jahre zusammen. Und sie würde jetzt auch bald ausziehen nächsten Monat. Ja, hab mir da auch nichts weiteres bei gedacht. Aber das Heftige ist dann halt, am Sonntag ist sie dann halt wieder nach Hause. Und ihr Ex hat dann wohl ein bisschen Druck gemacht und sagte wohl auch, er wolle sie wieder haben. Und da ist sie wohl dann aus den Socken gefallen. Ja, und steht jetzt ein bisschen, weiß ich nicht auf der Kippe, will ich nicht sagen. Sie sagt zu mir jetzt halt, dass sie eine Pause will für einen Monat, damit sie das da zu Hause alles abschließen kann, weißt du? Ach so. Und ich stehe hier jetzt gerade so ein bisschen, im Wind will ich nicht sagen, aber mich hat schon richtig erwischt. Und wie weit wohnt die von dir entfernt? Ja, Jürgen, das ist nicht weit. Also die wohnt 20 Kilometer jetzt von mir noch entfernt. Die zieht aber jetzt bald noch näher zu mir. Also das sind bald nur noch gut 10 Kilometer. Was heißt, die zieht jetzt bald? Allein oder mit ihrem Freund? Nee, sie will ja ausziehen. Ja gut, aber wir wissen ja noch nicht, wie es sich entwickelt. Also wenn sie sich von ihrem Freund trennt, dann wird sie dorthin ziehen. Jürgen, also sie hat sich ja schon getrennt. Ne? Aber der will ja wieder zu, der will ja das... Ja, aber sie weiß, seitdem er jetzt wieder sagt, dass er sie zurückhaben will, kann sie jetzt halt zögern. Und sie weiß, sie sagt dann zu mir halt, sie soll jetzt halt diesen Monat noch abwarten, so nachdem. Ja, das ist so ein guter Plan. Machen wir es doch so. Findest du das? Ja, klar. Ja, was willst du machen? Ja, Jürgen, ich mache mir Dominik. Ich mach mir hier voll den Nein, mein Gott. Und ein Monat. Jürgen, wenn ich mit Freunden rede, ne, ja, dann sagen die mir alle, ja, komm hier, die will ich nur aufhängen und ja, man kann ja mal 4 Wochen warten, du lieber Himmel. Was sind 4 Wochen, wenn man liebt? Ja, ich in 4 Wochen. Mich hat schon sehr erwischt. Ja, ist ja gut. Also lass die in Ruhe. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, klar, dass das irgendwie ganz anders läuft. Du kennst die Frau ja eigentlich überhaupt nicht. Das ist die Sache, ja. Genau. Ne? Aber du bist ja nicht anderweitig gebunden. Jetzt träumen dich mal 4 Wochen so durch die Welt. Ja, das ist ja mein Problem. Ich habe immer ganz gute Bauchschmerzen dabei. Ja, aber 4 Wochen ist keine Zeit. Ja, sie hat mir jetzt dieses Ultimatum gesetzt, 4 Wochen bräuchte sie das, um das alles hinter sich zu bringen. Finde ich auch noch okay, wenn die dir jetzt gesagt hätte, ich brauche jetzt ein halbes Jahr oder Monat, aber 4 Wochen, mein Gott. Die ist 7 Jahre mit dem zusammen, wer weiß, welche Verstrickungen das sind und wie kompliziert das ist und so. Und die sagt, die will erstmal Ordnung schaffen in ihrem Leben und braucht da ungefähr 4 Wochen für einen Monat. Ja, na, dann wird Dominik natürlich warten. Und umso größer ist die Freude, wenn es dann klappt. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann ist es halt so, dann hast du die 4 Wochen eben investiert und die sind dann halt verbrannt. Weißt du, ich habe das halt noch nie so erlebt. Also wir haben natürlich auch, ich meine, die Frau ist 27, ne? Also da kann man schon erwarten, dass sie erwachsen ist. Nee, kann man nicht, aber das ist auch egal. Klar, aber weißt du, wir haben uns darüber natürlich noch richtig unterhalten. Und wenn, da hat noch nie eine Frau zu mir gesagt, die sagt zu mir, warte auf mich. Ne? Du wartest. Abgemacht? Okay. Und wenn es nicht klappt, unterhalten wir beide uns nochmal. Soll ich dich nochmal anrufen? Ich bitte darum, ja. Aber so, für dich hört sich das gut an, sagst du? Ja, was heißt gut? Also, gib der Sache die Chance. Du bist verliebt, du findest die Frau toll, ja, dann würde ich das mal so machen. Und wenn es scheitert, ja, dann ist es auch egal, dann vergiss es schnell. Was will man sich das groß seinen Kopf zerbrechen? Ich wünsche einfach viel Glück und halte es aus und belaber die nicht in den 4 Wochen mit SMS oder Mails oder du, so. Ne? Jürgen, ich hab ja gesagt, ich lasse sie in Ruhe, genau. Sie soll auf mich zukommen. So soll es sein. Viel Glück. Jürgen, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, Dominik. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr uns hier live erreichen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen, die ist kostenfrei. Oder mailt uns domian@wdr.de. Offene Themennacht heute und ich begrüße sehr herzlich die Sabine. Sabine ist 42. Hallo Sabine. Hallo Sabine? Sabine ist nicht da. Ja. Da ist sie. Sabine. Hi. Sabine, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich auf ein neues Herz und auf eine neue Lunge warte. Oh. Das also heißt, du bist schwer erkrankt. Genau, ich warte auf ein Herz und neue Lunge. Wie lange schon? Also das Herz ist schon seit Kindheit. Die Lunge wurde 2006 erst festgestellt. Ja. Und ich bin europaweit gelistet auch. Ja. Ich habe mehrere Lungenembolien hinter mir, mehrere Lungeninfarkte hinter mir. Was ist genau ein Lungeninfarkt? Wie ein Herzinfarkt im Prinzip. Ein Lungeninfarkt, das stellt sich so dar, man hat mir das so erklärt, dass wenn man einen Baum hat und die Äste, die von den Bäumen abgehen, die kleinen Äste, die sterben ab. Mhm. Dann entsteht ein Lungeninfarkt. Schmerzt das sehr? Ja. Mhm. Also es hat etliche Male wehgetan. Was macht man? Ich stelle mir dann das so vor, als hat man stechende Schmerzen, so im Brustraum? Im Brustraum, ganz genau. Da muss man sich ja sofort in eine Klinik? Richtig, ganz genau. Ja. Richtig. Und was machen die dann mit einem da? Ja, so gut wie gar nichts. Ne, halt ein bisschen stabilisieren mit Medikamente. Ne? Also ich bin jetzt so weit, dass ich halt auf der Transplantationsliste stehe. Mhm. Also die Lunge ist irreparabel geschädigt. Ganz genau. Und das Herz auch so. Richtig. Rufst du jetzt von zu Hause aus an oder bist du jetzt auch in einem Krankenhaus? Nein, ich rufe von zu Hause aus an. Hast du mehrere Telefone? Ich habe mehrere Telefone, ganz genau. Na, ich frage deshalb, du kannst ja eigentlich nie deine Leitung blockieren, denn es könnte ja ein Anruf kommen. Ja, ganz genau. Ja. Also das Handy ist immer frei im Prinzip, wenn ein Anruf kommt, kann jederzeit ein Anruf kommen, halt, dass man mich mit einem Helikopter abholt. Rein theoretisch könnte das jetzt in dieser Minute passieren. Richtig, ganz genau. Tag und Nacht. Ganz genau. Und wo würdest du dann hintransportiert? In die Nähe von dir oder irgendwo? Ich wohne in Essen. Ja. Uniklinik wird das gemacht. Ach, das wird dann in Essen gemacht. Genau, das heißt, in der Uniklinik. Das heißt, wenn sich ein Spender europaweit findet, wird das Organ nach Essen transportiert. Ganz genau. Und du dann auch in die Klinik nach Essen. Ganz genau so ist. Und das muss dann innerhalb von einigen Stunden über die Bühne gehen. Ganz genau so ist. Mhm. Wie lange wartest du jetzt schon auf insgesamt? Also seit 2006. wartig. Das heißt, ich bin alle 3 Monate beim Lungenfach, bei den Lungenfachärztin. Jedes halbe Jahr muss ich ins Krankenhaus zur Untersuchung und jede Woche, dadurch, dass ich Makomar, also Blutverdünner, nehmen muss, muss ich jede Woche zum Arzt. Hatte ich gerade schon so verstanden, das hast du gerade ja auch schon gesagt, seit 2006. Was ich nicht verstanden habe, auch schon seit 2006 beide Organe, dass beide Organe transplantiert werden müssen. Richtig. Ja, ach so. Richtig, ganz genau. Also das Herz ist schon seit Kindheit kaputt, aber durch die Lungenembolie ist es noch mehr geschädigt, sodass wirklich beide Organe erneuert werden müssen. Wenn man so lange, das ist ja schon eine ganze Weile jetzt her, 2006. Richtig, ganz genau. Wird man dann nicht mürbe, wenn man immer wartet und immer wartet? Ja, ganz genau. Ich sage, ich bin ja auch vorher, also 2004 bin ich noch an Depressionen erkrankt. Also ich nehme auch Medikamente wegen Depressionen und Angstzustände. Seitdem das festgestellt wurde mit der Lunge, sobald ein Stich ist, kriege ich wieder Panik. Gibt es, wenn beide Organe so sehr geschädigt sind, gibt es eine Prognose, wie lange du mit diesen Organen überhaupt noch leben könntest, die du jetzt hast? Also sobald sich ein Blutgerinnsel in der Lunge verändern sollte, kann ich jeden Moment tot umfallen, sozusagen. Wie geht man denn damit um, mit dieser Gewissheit? Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Lebst du alleine? Mit meiner Tochter, die ist 18 mittlerweile. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen mein Problem, halt, weshalb ich bei dir anrufe. Lass mich mal eben ganz kurz fragen, Sabine, wir knüpfen da gleich wieder an, sonst habe ich das vergessen. Du bist auf dieser Liste. Ja. Weiß man als Patient, wie hoch nein, man? Nein, das sagt man absolut nicht. Da habe ich mich nach erkundigt und da sagt man halt nicht, weil ich war in, also 2006 sollte ich operiert werden in Essen. Mhm. Kurz vor der OP abends um 10 Uhr nachts kam dann der Professor rein, hat die OP abgesagt wegen 10%iger Überlebungschance. Mhm. Daraufhin wurde ich 2008 nach Homburg geschickt, weil da angeblich ein Arzt mich operieren sollte. Und der hat auch abgesagt und da war auch eine Patientin im Zimmer gewesen, die auf der Liste steht und man sagt natürlich den Namen nicht. Mhm. 10%ige Überlebenschance heißt, solange du noch 10%... Ich hätte verbluten können auf dem OP-Tisch. Ach so, meint er das. Ach so. Richtig, genau. Ach so. Na, und deswegen trauen die sich da nicht dran. Na, und deswegen ist halt die einzige Möglichkeit, dass die beiden Organe transplantiert werden und dass man dieses Blutgerinnsel nicht entfernen kann. Ja, das heißt, die müssen auch beide zusammen transplantiert werden. Es geht nicht nur erstmal das Herz und eine spätere Lunge, das geht nicht. Es muss beides auf einmal. Ja, richtig, ganz genau. Ja, und diese Prioritätenliste, davon weiß man selbst als Patient nichts, um es nochmal zu fragen. Also, ne, wie? Nein, das sagt man nicht. Das wissen die in deiner Klinik, deine Ärzte auch nicht. Nein, das sagen die nicht. Es gibt irgendein Gremium irgendwo, die das entscheiden. Richtig. In Brüssel oder wo immer das. Richtig, ganz genau. Zentrale. Es muss die Blutprobe stimmen, es muss ja alles stimmen im Prinzip. Na, ich sage ja, europaweit gelistet, ne, heißt, wenn irgendwo einer durch einen Unfall stirbt, durch eine Krankheit stirbt und das Organ gesund ist. Müssen das Organe von einer Person sein oder kann man die auch zusammenwürfeln? Es muss die gleiche Blutgruppe sein. Also verkompliziert sich das Ganze noch mehr, ne? Richtig, ganz genau. Es ist nicht nur ein Organ von einer Blutgruppe, sondern zwei? Nein, beide, ganz genau. Na, so. Und ich sag mal, ich sitze halt hier zu Hause alleine mit meiner Tochter. Genau, du wolltest von der Tochter erzählen. Ja, meine Tochter ist 18, hat jetzt Abitur gemacht oder beziehungsweise macht Abitur. Ob sie durchkommt, mal gucken. Mein Problem ist halt auch noch, ich bin alleine und ich suche einfach einen Partner. Und durch die Krankheit ist es extrem schlimm, ne, weil ich halt so gut wie gar nichts machen kann. Kannst du man hat mir Sport verboten, also spazieren gehen, schwimmen gehen, Kino, Barbesuche und sowas ist okay, aber wenn ich so Anzeigen lese, die suchen Radfahrer, die suchen sportliche Frauen. Das geht nicht. Ne, durch die Medikamente habe ich 20 Kilo zugenommen, von 70 auf 90 Kilo, also ich kriege die auch nicht mehr runter. Weil ich halt nichts machen kann. Was mich wundert, Sabine, und ich finde es toll, dass es so ist, aber es wundert mich trotzdem, dass du in all dieser Bedrückung, in der du lebst, den Sinn noch für sowas hast. Ja. Finde ich toll. Das, also das sollte man ja auch. Ja, absolut. Aber man lebt ja nur einmal auf dieser Welt. Manche einer würde sagen, ach Gott, ja, also ich muss mich erstmal um meine Gesundheit kümmern und dann Nee, ich will schon einen Partner neben mir haben, ja, der irgendwie ein bisschen mit mir kuschelt, ein bisschen die Hand hält. Naja, also ich will jetzt nicht von betüdelt werden von vorne bis hinten oder sowas. Mhm. Ne, aber was unternimmst du denn, um jemanden zu finden? Ich bin vor kurzem in eine kleinere Wohnung gezogen mit meiner Tochter, weil ich die Treppen nicht mehr geschafft habe. Und hier in der Gegend kenne ich so gut wie gar nichts. Mhm. Ne, das heißt, ja, ist schlecht, jemanden kennenzulernen. Ne? Das ist in der Tat dann unter den Umständen wirklich schwierig. Bist du im Internet? Nein. Nee. Ich kenne mich mit Computern gar nicht aus. Mhm. Ne, ich habe gedacht, vielleicht auf deinem Wege, falls jemand Interesse hätte. Du weißt ja, dass ich ja keine Vermittlungsagentur bin. Das weiß ich. Und du weißt auch, dass ich immer wieder mal eine Ausnahme mache. Bei schwierigen Fällen. Und ich glaube, das ist schon ein komplizierter Fall. Ich bin ein schwieriger Fall. Ja, bitte. Ja, finde ich schon. Also, du wohnst in Essen. Ich wohne in Essen. 42-jährige Frau. 42-jährige Frau, 90 Kilo, blonde, schulterlange Haare, blaue Augen. Die sehr, trotz ihrer sehr schweren Erkrankung, sehr vital wirkt. Ja. Das muss dann natürlich auch ein Typ sein mit starken Nerven. Denn der ist ja auch dann permanent mit deiner schweren Krankheit konfrontiert und auch mit der Angst, in der du ja eigentlich lebst. Richtig, ganz genau. Das muss schon jemand sein, der... Das ist ja so schwer daran halt. Mhm. Ne, dass sich halt jemand für mich interessiert und gleichzeitig mit meiner Krankheit umgehen kann. Wie lange lebst du denn schon alleine jetzt, also mit deiner Tochter? 4-5 Jahre. 4-5 Jahre. Ist denn das Verhältnis zu der Tochter schon... Sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ja. Also es wäre nett, wenn sich jemand melden würde. Alter ist dir egal? Also ich bin 42. Ja. Klar, bis 50, kein Problem, ne? Und runter? So kann es auch ein knackiger 30-Jähriger sein? Wenn er Interesse hat, schon. Wäre mal interessant, ne? Ja, klar. Warum eigentlich nicht? Richtig. So, also, liebevoll sein, treu sein, humorvoll sein. Natürlich, das übliche Programm so, ne? Genau. Einfach ein guter Typ. Kann ruhig Glatze, Bauch, Brille haben, ist egal. Muss aber ein guter Typ sein. Ja, ganz genau. Genau. Richtig. Also falls jemand sich bei dir melden sollte, also, kann ich den Kollegen von dir meine Adresse mitteilen. Absolut, das machen wir. Das mache ich sehr gerne und das würden wir gerne an dich weiterreichen, Sabine. Das wäre sehr, sehr toll. Lass mich noch eine Frage zu deiner Erkrankung fragen. Ja, klar. Wenn es denn, was wir dann für dich alle hoffen, bald zu einer Operation kommt. Ja. Das ist ja eine große Operation, ein großer Eingriff. Richtig, genau. Hast du da große Angst vor auch? Vor diesem? Ja, ganz ehrlich, ja. Also ich bin bei einer Psychologin, ich nehme Antidepressiva, weil sobald ich irgendwie Schmerzen habe oder so, denke ich, jetzt ist es vorbei. Und also ich bin in Behandlung und also ich habe wirklich Angst, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Du kannst aber jetzt im Moment noch so ohne Beatmungsgerät sein. Ja, noch kann ich, ganz genau. Du klingst auch so, das ist erstaunlich, du klingst so von der Sprache, vom Sprechen her fast wie eine gesunde Frau. Und was heißt fast wie eine gesunde Frau? Ja, das sagen viele. Ja, na gut, das ist erstaunlich dann. Manchmal hört man das schon, wenn ein Patient dann, dass hier in der Stimme sich das auch ein bisschen kenntlich macht. Mhm. Also Sabine, wir spielen gerne mal Vermittler. In deinem toll. Fall. Wer sich also jetzt interessiert, zeigt, wir stellen den Kontakt zu Sabine 42 in Essen sehr gerne her. Oh, ich danke dir. Und wir wünschen dir natürlich von ganzem Herzen, dass bald diese OP stattfindet und Dankeschön. Dass die OP gut verläuft und du danach dann nochmal so richtig durchstarten kannst. Ich danke dir, Domian. Man kann dann ja auch Sport wieder machen, habe ich alles schon gelesen. Ja, würde ich gerne machen. Alles Liebe und alles Gute. Sabine. Dankeschön. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Legst du auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich danke dir. Tschüss. Ihr Lieben, in Sachen Autogramm könnt ihr auch tagsüber anrufen und eins bestellen oder schickt einfach an uns einen an euch frankierten Rückumschlag mit einer Briefmarke drauf und einer kleinen Bitte. Schickt es an WDR 1 Live, Redaktion Domian und dann erledigen wir das sehr gerne für euch. Morgen ist Thementag und morgen heißt unser Thema Alles an mir ist unecht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, deren Äußeres entweder durch Schönheitsoperationen oder durch Unfälle oder Krankheiten extrem verändert wurde. Oder dann im übertragenen Sinne auch gerne mit Leuten, die sagen, alles an mir ist unecht, nämlich insofern die große Lügen mit sich herumtragen oder vielleicht sogar in einem Doppelleben existieren oder die im Netz eine völlig andere Identität aufgebaut haben und in dieser Identität hauptsächlich leben und demzufolge auch sagen, alles an mir ist unecht. Also das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr anrufen und im Fernsehen sind wir morgen 10 Minuten, ungefähr 10 Minuten später, sage ich euch jetzt schon mal. So, weiter geht es mit der Christina. Und Christina ist 20 Jahre alt und Christina ist jetzt auch hier. Hallo Christina. Hallo Domian. Christina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe sexuelle ungewöhnliche Fantasien. Ungewöhnliche sexuelle Fantasien? Genau. Da sind wir aber alle jetzt hochgespannt. Ja, ich denke, das können auch manche sein. Erzähl, was sind das für Fantasien? Das ist das erste Mal, würde ich sagen, vor circa einem halben Jahr aufgetreten. Mhm. Und bei diesen Fantasien handelt es sich darum, dass ich Fantasien mit meiner Mutter habe. Und genauer gesagt habe ich beispielsweise in meinen Fantasien den Wunsch gehabt, meine Mutter oral bis zum Höhepunkt zu befriedigen. Mhm. Und Das ist ja schon krass. Ja. Da muss man schon mal ein bisschen einmal tief durchatmen. Ja, so als Zuhörer, ja, in der Tat. Und eine andere Fantasie ist beispielsweise auch, dass ich meine Mutter unter anderem auch beim Sex beobachten würde. Ja. Man kann sich das dann so vorstellen, dass ich dann beispielsweise so im Flur auf dem Boden liege oder sitze und die Türenspalte geöffnet ist und ich sie halt dabei beobachten kann und mich dabei selbst befriedige, was dann für mich den Reiz hat, dass ich erwischt werden kann, wie auch meine Mutter mit ihrem Partner dann. Mhm. Bist du lesbisch? Nein, ich bin nicht lesbisch. Du bist nicht lesbisch? Nein. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter, das Verhältnis zu deiner Mutter? Also ich muss sagen, ich bin letztes Jahr ausgezogen, da war das Verhältnis teilweise sehr angespannt. Aus diesem Grund bin ich ja überhaupt auch ausgezogen. Und weswegen war es angespannt? Gab es einen besonderen Grund? Also das liegt auch ein bisschen in der Vergangenheit zurück. Ich hatte schon mal bei dir angerufen und zwar, da ging es um das Thema Exhibitionismus. Mhm. Und man kann schon sagen, dass ich exhibitionistisch veranlagt bin und ich habe das bei mir so, dass es halt in der Realität jetzt nicht vorkommt, also sprich jetzt nicht im Alltäglichen, sondern dass es halt eher dann in der virtuellen Welt ist. Im Internet gab es damals auch Fotos von mir, da haben wir darüber geredet gehabt. Ich weiß nicht. Du vergisst meine Frage jetzt nicht, ne? Die Frage war, weswegen die Schwierigkeiten mit der Mutter da waren. Darauf wollte ich jetzt auch noch zurückkommen. Ja. Und das Jahr habe ich halt nebenbei ein bisschen Geld verdient, indem ich mich halt im Internet ausgezogen habe. Und das war eine Sache, die hat meiner Mutter beispielsweise gar nicht gepasst. Da sind wir deswegen aneinander geraten und oftmals ist es dann halt auch eskaliert. Und da gab es halt mehr oder weniger noch andere Sachen, die dann halt dazu geführt haben, dass es am besten war, dass ich ausziehe. Ja, das Verhältnis heute, habt ihr oft Kontakt miteinander? Ja, schon. Also wir sehen uns regelmäßig. Sie wohnt alleine, ich wohne alleine und wir haben eigentlich doch wieder ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Habt ihr so auch ein offenes Verhältnis in Sachen Körperlichkeit und Sexualität? Wird offen über alles geredet? Also da ich halt seit der Scheidung meiner Eltern, sprich seit etwa 12 Jahren bei meiner Mutter groß geworden bin, blieb es halt nicht aus, dass wir auch offen über Sexualität geredet haben, weil ich damals vor einigen Jahren auch Fragen an meine Mutter gehabt habe. Mhm. Sie das ja auch mitbekommen hat, dass ich meinen ersten Freund hatte, etc. Ja. Und da hat man sich schon ausgetauscht und meine Mutter hat mir dann beispielsweise auch erzählt, dass sie dann auch mal Sex mit einem Partner gehabt hat, der jetzt nicht so toll gewesen ist. Also wir haben da schon. Also sie hat ihre sexuellen Erfahrungen dir auch mitgeteilt? Also was heißt sexuelle Erfahrungen? Sie hat jetzt nicht genau gesagt, was ihre Vorlieben sind oder was sie jetzt ausgelebt hat, aber man hat halt so drüber geredet, also jetzt nicht genauer drauf eingegangen. Okay, also nicht so ganz detailgetreu, aber das Verhältnis ist diesbezüglich schon relativ offen und nicht sehr verschämt oder gar gehemmt. Das ist nicht der Fall. Mhm. Nur die Sache mit dem Ausziehen im Internet fand sie dann nicht so toll. Sie wusste das ja, also sie hat ja auch die Bilder auch gesehen auf dem Computer, es war ja alles öffentlich zugänglich und sie hat es halt auch mitbekommen, dass ich mich dann halt nachts ausgezogen habe, wenn sie dann zu Bett gegangen ist und morgens, wenn sie aufgestanden ist, bin ich dann wieder ins Bett schlafen gegangen für ein paar Stunden und sie fand das halt definitiv nicht korrekt, mhm. War halt keine korrekte Art und Weise, es war okay. Halt gutes Geld. So, nun hast du seit einem halben Jahr diese doch äußerst bizarre Fantasie. Wie erklärst du dir das, dass seit einem halben Jahr, also vorher gab es das überhaupt nicht? Nee, ist vorher nicht aufgetreten. So, du hast doch wahrscheinlich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, warum ist das so? Warum ist das so? Ich denke, dass es da verschiedene Gründe geben könnte, die aber definitiv immer zu dem Entschluss kommen, dass es nun mal so ist. Und zwar, meine Mutter hat mich damals schon, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ich glaube 2 oder 3 Mal bei der Selbstbefriedigung erwischt. Mhm. Sie ist dann wortlos aus meinem Zimmer gegangen, hat mich nie darauf angesprochen. Deswegen vermute ich, dass sie das erstens nicht schlimm fand und zweitens auch nicht eklig oder widerlich. Okay. Gut, das passiert vielen Jugendlichen. Das ist auch kein Grund, dass man zu einer solchen Fantasie kommt. Welche Vermutung hast du noch? Unter anderem ist es auch so, dass meine Mutter Sexspielzeug hat oder hatte. Mhm. Und ich habe das dann auch benutzt. Ich wusste, wo sie es versteckt eher weniger, aber wo sie es hatte. Mhm. Und ich habe es dann auch benutzt und teilweise auch Fotos davon gemacht, die dann auch auf dem Computer waren. Und meine Mutter hat sie auch gesehen. Und sie hat auch nie irgendwie gesagt, dass sie das ekelhaft findet. Mhm. Und So sind wir bei den Ursachen immer noch nicht, sondern du hast jetzt etwas Weiteres erklärt. Die Vorstellung, mit der eigenen Mutter Sex zu haben, ist ja eine der Vorstellungen, die ja fast am abstoßendsten ist, wo jeder sagen würde, nein, bei aller Liebe und aller großen Liebe zu den Eltern, diese Fantasie habe ich nicht oder hat man nicht. Also ich finde meine Mutter sehr attraktiv, also so jung ist sie zwar nicht, aber sie ist auch nicht alt, also 43, super Alter. Warum lässt du dich in diese Fantasie so reinfallen? Du könntest ja auch dagegen angehen. Wenn irgendwann mal so etwas aufgetaucht ist, warum auch immer, warum gehst du der Fantasie nach? Ich weiß nicht, also es ist ein gewisser Reiz vorhanden. Was macht diesen Reiz aus? Was dieser Reiz ausmacht? Ich denke, dass ich es niemals ausleben könnte oder werde. Was meinst du, wie deine Mutter reagieren würde, wenn die das hören würde? Ich glaube definitiv, dass sie im ersten Moment schockiert ist. Und ich kann es auch verstehen einerseits, aber ich weiß nicht. Also ich denke, dass es vielleicht sogar so weit führen könnte, dass meine Mutter gar keinen Kontakt mehr zu mir hat, weil sie das vielleicht sehr abstoßend findet. Ja, das kann ich auch mir vorstellen, dass deine Mutter vielleicht so reagiert, schockiert wahrscheinlich. Hm. Ich würde nur an der Stelle wirklich intensiv darüber grübeln, was ist mit mir los? Warum ticke ich so? Was ist da plötzlich für eine Sicherung durchgegangen, dass ich solche Fantasien habe? Warum? Warum? Warum kanalisiert sich meine sexuelle Sehnsucht in so eine, ich sag jetzt mal, abartige Bahn? Warum? Es kann sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich halt letztes Jahr so Hals über Kopf ausziehen musste, weil es halt nicht anders ging und dass ich vielleicht die Nähe meiner Mutter vermisst habe. Ja, das ist jetzt so ein Stocher, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, deshalb hat man nicht so eine Fantasie. Nein, nein, nein. Oder hast du Spaß in der Provokation? Provokation, ja. Unter anderem ist das... Spaß daran zum Beispiel, mir so ein tabubrechendes Thema hier auch überhaupt zu erzählen. Spaß daran habe ich schon. Also ich sag mal so, ich bin halt sehr offen und ich kann auch offen über meine Sexualität reden, eigentlich mit jedem. Ich mache da kein Geheimnis draus. Und willst du dich interessant machen mit der Fantasie? Das heißt interessant machen, aber... Vor anderen Leuten, jetzt zum Beispiel auch bei mir? Also interessant machen in der Hinsicht jetzt nicht, aber ich weiß nicht. Also um das gleich zu sagen, interessant bist du dadurch für mich nicht. Ich würde eher sagen, dass es halt wieder mit der Provokation dann zusammenhängt. Weißt du, ich habe hier alles gehört schon. Das provoziert mich auch schon gar nicht mehr. Hm. Ich habe sofort mein allererster Gedanke ist, wie ich es dir gerade schon sagte, was ist das? Woher kommt das? Ich, Ich bin nicht beeindruckt. Ich kann das genau erklären. Es ist einfach da so. Ich meine, dieses Verhältnis zu meiner Mutter war schon immer ziemlich eng und ich habe es auch mitgekriegt, dass meine Mutter Sex mit ihren ehemaligen Partnern hatte, weil wir Zimmer an Zimmer geschlafen haben und ich dadurch wach geworden bin auch teilweise. Mhm. Ich weiß, dass meine Mutter auch sehr offen ist und ich habe auch so das eine oder andere erotische Bild und auch Bilder mit Sexspielzeug auf dem Computer gesehen und ich fand es halt nicht abstoßend. Okay. Ja, aber wie ich es dir gerade auch schon sagte, Christina, man kann sich in solche Fantasien, die vielleicht irgendwie durch irgendeine Merkwürdigkeit in einem auftreten, in die kann man sich hineinbegeben, oder man kann sie sich auch verbieten und sich innerlich für sich selbst davon distanzieren. Und das tust du nicht. Und das erschreckt mich so. Ich sage ja jetzt nicht so, dass es permanent ist. Naja gut, aber immerhin rufst du mich wegen dieses Themas an. Ich kann dir nur sagen, wenn das ein Ausmaß annimmt, also ich muss es anders sagen, ich finde, dass die erste Aufgabe sollte sein, dass du dir das aus dem Kopf schlägst und dass du dir solcherlei Fantasien wirklich verbietest. Du verbietest dir solche Fantasien. Das zweite ist, wenn du merkst, dass das irgendwie nicht geht, kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was da für Ursachen ruhen. Ist das, finde ich, aber absolut ein Fall für einen Psychologen und für einen Arzt, für einen Psychiater. Definitiv. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Also ich weiß nicht, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das irgendwie falsch ist. Ich schon. Es gibt einfach Grenzen, die sind von der Natur so gesetzt und die sind auch sehr gut so gesetzt, sodass Kinder mit den Eltern keinen Sex haben sollten. So wie Eltern mit den Kindern keinen Sex haben sollten, umgekehrt genauso. Und wie gesagt, oder wie du es gerade auch schon gesagt hast, deine Mutter würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und wäre entsetzt und ratlos, was da abgeht, was da los ist. Ich würde sie auch niemals erzählen, um Gottes Willen. Es bleibt ja auch meine Fantasie. Ja. So, jetzt habe ich dir meine Einschätzung gesagt. Diese beiden Schritte des Verbietens, des Sich-Verbietens und wenn es denn gar nicht anders geht, sich aber sehr fundierten professionellen Rat zu holen, aus medizinisch, klinisch, psychologischer Seite. Ja? Christina, in diesem Sinne. Hoffe ich, dass alles wieder auf eine normale Bahn kommt. Ich wünsche es dir. Hoffen wir mal. Alles Gute, auf Wiederhören. An dieser Stelle noch jemanden grüßen? Nee, heute mal keine Grußaktion. Tschüss. Ich muss ja wieder strenger sein mit dem Grüßen. Manchmal sage ich ja generell sehr lange Zeit nein. Jetzt habe ich in der letzten Zeit zu oft ja gesagt. So, hier ist Kim. Kim ist 18. Hallo. Hallo Kim, um was geht's? Also ich bin mit 17 schwanger geworden. Ja. Und bin jetzt Ende 7. Monats. Und der Vater des Kindes ist abgehauen. Meine Eltern sind getrennt. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung gesucht. Meine Mutter meldet sich nicht mehr. Mein Vater wohnt ziemlich weit weg. Und ich habe jetzt einfach Angst, dass ich dem Kind und mir einfach nichts mehr bieten kann. Fangen wir mal eben bei dem Erzeuger an. Mit dem warst du wie lange zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Und dann ist das, ich gehe mal davon aus, dass das kein Wunschkind ist, sondern ihr nicht aufgepasst habt. Genau. Ja. Und wie hat er spontan reagiert, als er dann wusste, dass du schwanger bist? Also, wir haben lange drüber geredet und er hat auch gesagt, es ist in Ordnung, wir ziehen das zusammen durch. Und bei Nacht- und Nebelaktion ist er dann abgehauen. Hat sich nicht mehr gemeldet. Wie lange ist er weg? Er hat seit 5 Monaten. Ach, seit 5 Monaten schon? Mhm. Und sich nicht mehr gemeldet? Nein, ich habe zwischendurch eine SMS bekommen, dass er hofft, dass es uns gut geht, aber sobald ich die Nummer versucht habe anzurufen, keine Antwort. Ist ja nett. Ich hoffe, es geht euch gut. Euch, damit meint er dich und das Kind. Ja. Wie alt ist er? Er ist jetzt 21. 21. Und du hast überhaupt keinen Plan, wo der sein könnte? Nein, überhaupt nicht. Und hast auch keinen Kontakt zu Freunden von ihm oder Familie von ihm? Seine Eltern melden sich ab und zu mal bei mir und fragen nach. Aber sobald ich frage, wo er ist, dann wird geblockt. Haben mir nur gesagt, er hat eine neue Freundin und ist halt weggezogen. Und sonst wollen die mir nichts weiter sagen. Das ist ja krass. Mhm. Aber die wissen Bescheid, dass du schwanger bist. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Hast du nicht einen ungeheuren Zorn auf den Typ? Das schon, aber ich wünsche mir einfach nur, ihn wiederzusehen, damit er auch sein Kind sieht. Und ja, ja, ja. Aber ich sehe da mal schwarz, dass der Kerl sich nochmal meldet. Ich auch. Mhm. Erzähl mir nochmal ein bisschen ausführlicher mit den Eltern. Wieso sind die Eltern jetzt von dir distanziert? Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Ja. Und ich bin dann mit meiner Mutter weggezogen. Ja. 200 Kilometer weiter weg von meinem Vater. Und seitdem ich schwanger bin, meldet meine Mutter sich nicht mehr. Die kam damit nicht klar. Aber das Verhältnis mit deiner Mutter war gut vorher? Das war, naja, gut würde ich auch nicht gerade sagen. Aber wir kamen miteinander klar. So wie es halt musste. Mhm. Und sie kam damit halt dann nicht klar, dass ich schwanger bin und hat mich rausgeworfen. Ach so, so heftig dann schon gleich. Ja. Wie hat sie dir vorgeworfen? Was hat sie dir vorgeworfen? Naja, dass ich nicht nachlässig bin, dass das nicht gehen würde, weil ich noch so jung bin und mein Leben und naja. Gut, wir sind uns einig, dass es nicht hätte passieren sollen, ne? Ja. Aber nun ist es passiert und dann muss man sich halt damit arrangieren. So ist das Leben. Warum war es passiert? Hast du die Pille vergessen zu nehmen? Ich habe damals die Pille genommen und wir haben auch mit Kondom geschützt. Hm. Aber ich habe damals Antibiotika genommen und dadurch hat die Pille ausgesetzt. Und Und der Vater kümmert sich auch nicht um dich? Per Telefon. Per Telefon, ja, immerhin. Und per Bankkonto. Achso, ein bisschen unterstützt er dich finanziell. Ja, also werde er nichts geben, dann wüsste ich schon jetzt nicht mehr weiter. Wie viel gibt er, wenn ich fragen darf? Also ich krieg Unterhaltsgeld normal 200 Euro und dann, seitdem ich halt meinen Job verloren habe durch die Schwangerschaft, überweist er auch nochmal so 200 Euro bis 300 Euro extra für die Miete. Was für einen Job hattest du denn, dass du den verloren hast wegen der Schwangerschaft? Ich habe ein Sozialpraktikum gemacht und habe damals 300 Euro verdient, aber dann dadurch, dass ich halt schwanger geworden bin, konnten die mich dann auch nicht mehr weiter unterstützen. Das heißt, eine Ausbildung hast du noch nicht? Nein, habe ich alles noch nicht. Hast du einen Schulabschluss? Ja, den habe ich. Welchen? Realschulabschluss. Na, immerhin, das ist ja schon mal ganz gut. Warum meldet sich der Vater nicht so, dass er, also in dem Sinne, dass er mal vorbeikommt oder dass er dich besucht? Also wir sehen uns schon, aber das ist sehr selten, vielleicht ein, zweimal im Monat. Und dann auch nur auf einen Kaffee und dann fragt er, ob alles in Ordnung ist und dann geht. Also du hast den Eindruck, dass er sich auch nicht so sonderlich für dich interessiert? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, also er bezahlt ja seine Sachen und macht so seine Pflichtbesuche. Hat er eine neue Frau? Ja, seit 4 Jahren ungefähr hat er die jetzt. Hast du mit der auch irgendwie Kontakt? Also wir telefonieren schon öfters, aber auch so sehen ist auch nicht dran, also auch nur per Telefon. Und mit der Mutter seit dem Rauswurf überhaupt keine Verbindung? Ab und zu kommt dann ein Brief oder was, aber auch so eigentlich gar nicht. Wohnt die bei dir in der Nähe? Nein. Nee. Wie weit entfernt? 40 Kilometer. Ach so. Mhm. Mann, das finde ich krass von deiner Mutter. Also, ja. Natürlich ärgert man sich da wahrscheinlich als Elternteil, wenn die 17-jährige Tochter schwanger wird. Aber dann muss man doch zueinander stehen. Was ist denn das für eine Art und Weise, dich dann völlig hängen zu lassen? Das tut mir leid. Es tut mir leid wirklich, dass du jetzt zweimal so einen Schuss vom Bug bekommen hast. Einmal durch deinen Freund und einmal durch deine Mutter. Mhm. So, und du hast gerade am Anfang gesagt, du hast Angst, dass du jetzt irgendwie wirklich dann ganz alleine stehst und es nicht schaffst. Mhm. Mhm. So? Gerade jetzt, wo es halt zum Ende kommt mit der Schwangerschaft, wird es immer schwieriger, dass ich dann mir halt auch manchmal überlege, ob das überhaupt noch alles einen Sinn hat jetzt und das ist halt alles schwierig gerade. Was heißt das? Ich weiß es selber nicht genau. Also das sind schon manchmal so traurige Momente, dass du, wir wollen es mal nicht so dramatisieren, an Selbstmord denkst, aber so ganz durchhängst schon. Ja. Hm, verstehe. Du hast auch so keine nahen Menschen, eine gute Freundin oder Verwandte vielleicht noch? Das hat alles nachgelassen seit der Schwangerschaft. Also ich weiß nicht, die wollen mich da alle nicht unterstützen, habe ich das Gefühl. Auch noch nicht mal meine beste Freundin. Nicht mal die allerbeste Freundin, aber die allerbeste Freundinnen sind doch eigentlich immer da. Dachte ich auch. Aber in diesem Fall nicht. Aber ich kann ja nun auch nicht mehr weggehen und auf Partys und das wird ja nur zu langweilig jetzt. Verstehe. Mit einer Schwangeren. Stimmt, da bist du ein Klotz am Bein, ne? Genau. Gibt es denn noch eine Oma, Opa oder sowas? Eine Oma, mit der habe ich regelmäßig Kontakt, aber die kann nicht mehr so viel, weil die ist jetzt auch im Altersheim. Und ach so, die kann dir auch nicht so viel helfen. Genau. Gab es Momente mal, wo du auch überlegt hast, also am Anfang überlegt hast, das Kind abzutreiben? Nein, eigentlich nicht. Ich war selber so doof und habe nicht richtig aufgepasst. Mhm. Ich hätte ja mehr machen können. Mhm. Und von daher gab es für mich keinen Augenblick, wo ich das bereut habe. Und jetzt im Nachhinein auch nicht, dass du sagst, hätte ich, nein. Bereuen tue ich es gar nicht, mhm. Nur die Angst ist halt jetzt da. Also zunächst mal finde ich das sehr tapfer, dass du das alles so dann alleine jetzt in die Hand nimmst und das durchziehst. Mhm. Das finde ich erstmal eine tolle Leistung, wenn dich alle Leute haben fallen lassen. Du hast eine eigene kleine Wohnung, ne? Ja. Mhm. So, jetzt müssen wir mal, da werden wir dir erstmal ein bisschen behilflich sein, hier wir im Hintergrund. Wo wohnst du ungefähr, so in der Nähe einer größeren Stadt? Bei Kassel. Ach so, okay, das klingt ganz gut. Da werden wir erstmal gucken, wie wir dir eine Hilfe anbieten können, dass du einfach in Kontakt kommst, vielleicht mit anderen jungen Frauen, die in gleicher Situation sind, vielleicht in ein Betreuungssystem reingerätst, reinkommst. Auf jeden Fall, dass du nicht alleine da stehst und jetzt die nächste Zeit, die ja nun besonders schwierig wahrscheinlich wird und aufregend auch für dich, dass du da einen Beistand hast. Mhm. Da sind wir dir gerne behilflich. Du hast dich selbst da noch nicht kundig gemacht? Doch, also ich habe schon vieles gehört, aber es ist halt auch alleine nicht immer so leicht. Mhm. Mhm. Will ich mal so sagen. Aber glaub mir, es gibt viele junge Frauen, die in deiner Situation sind. Und das ist natürlich toll, wenn man sich da trifft oder in Kontakt kommt. Mhm. Und darüber hinaus gibt es sicher auch noch andere Möglichkeiten, die für dich auch in Frage kommen, dass man dir zur Seite steht. Was würdest du denn machen, wenn dein Typ jetzt sagen würde, ich komme wieder zu dir zurück? Also nehmen würde ich ihn ganz bestimmt nicht nochmal, aber auf jeden Fall wird darauf bestehen, dass er sein Kind sieht, dass mein Kind halt auch einen Vater hat. Naja, das finde ich eine gute Einstellung, ja. Denn das, was er dir angetan hat, das finde ich schon sehr schlimm. Ja. Wie hast du das denn überhaupt dann in den ersten Tagen, Wochen da verkraftet, als er dann, wie hat er sich dann verabschiedet und davon gemacht? Wir haben nochmal telefoniert und dann war auch noch alles okay und dann zum Schluss wurde es dann schon komisch am Telefonat, wo er noch gesagt hat, alles Gute und ja, danach kam dann nichts mehr. Naja. Ach so, es gab kein Gespräch oder kein Brief, keine Mail, kein gar nichts. Nee, nur seine Eltern haben mir halt gesagt, dass er dann damit nicht klarkam. Feige Socke, ne? Ja. Feige Socke, aber so richtig feige. Das über die Eltern auch noch ausrichten zu lassen, das ist arm. Das ist wirklich arm. Ja, nimm ihn bloß nicht zurück, wenn er irgendwann mal auftaucht. Nein. Aber er soll sich um das Kind kümmern mit. Mhm. Kim, also nochmal Respekt, dass du jetzt da deine Sache in die Hand genommen hast. Und du wirst das auch schaffen. Da bin ich ganz sicher. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Unterstützung kriegst von außen, wird das vielleicht eine Weile eine schwierige Zeit, aber dann wirst du auch Boden unter die Füße kriegen und du wirst eine gute, erfolgreiche junge Mutter werden, bin ich sicher. Hoffe ich auch. Bin ich ganz sicher. Du legst mal auf und wirst von Sabine angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht und die wird dich mal mit allem entsprechenden dann versorgen. Und ich wünsche dir alles Gute und eine gute Geburt, damit alles gesund und heil dann über die Bühne geht. Vielen Dank. Alles Gute. Wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, alles an mir ist unecht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon viele Schönheitsoperationen haben machen lassen und dadurch ihr Äußeres extrem verändert haben. Aber auch mit Leuten, die vielleicht durch einen Unfall oder eine Krankheit ihr Äußeres zwangsläufig verändern mussten und dann auch sagen, eigentlich ist an mir eine ganze Menge jetzt unecht. Und dann auch im übertragenen Sinne mit Leuten, die sagen, an mir ist alles unecht, weil ich in einem Lügengebilde lebe. Ich habe mich völlig in meine Lügen hineingesponnen oder vielleicht sogar in meine Lügen verstrickt. Das ist unser Thema morgen. Alles an mir ist unecht. Mailen könnt ihr rund um die Uhr, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, sind die Leitungen geschaltet. Im Fernsehen sind wir morgen ein bisschen später. Ich schätze mal so ungefähr 10 Minuten später. Herzlich willkommen, Mike, 17 Jahre alt. Hallo, Mike. Hallo. Hallo, Mike. Um was geht's? Also es geht um meine Vergangenheit. Ja? Mein Vater ist Alkoholiker. Ja. Und hat mich, meine Schwester und meine Mutter teils übelst geschlagen und auch so weit, dass ich bewusstlos war. Hm. Und öfter? Ja, also war schon nicht nur einmal. Also der hat dich so geschlagen, dass du bewusstlos warst? Ja. Warst du da alleine mit dem oder waren deine Mutter, deine Schwester dabei? Also sie waren nicht direkt dabei, sie waren in einem anderen Raum und sie haben das nicht so wirklich mitbekommen. Mhm. Und er ist auch mit dem Messer auf meine Mutter losgegangen. Mhm. Und meine Schwester hat auch sehr viel abbekommen. Also sie hat auch eine Gehirnerschütterung, damit hat sie jetzt noch zu kämpfen. Mhm. Wo das schon fast 4,5 Jahre vorbei ist. Ach, das ist 4,5 Jahre vorbei und sie hat immer noch damit zu kämpfen, was ihr ihr damals angetan hat. Genau. Mhm. Lebst du oder lebt ihr jetzt getrennt von dem Vater? Ja. Mhm. Erzähl mal ein bisschen weiter. Ja, also mein Vater hat dann irgendwann, wo die Scheidung dann, also die Scheidung hat 4,5 Jahre gedauert, mhm. wo die dann angefangen hat, hat er dann aufgehört zu trinken. Mhm. Und wir hatten halt nur noch Kontakt übers Gericht mit ihm. Ja. Und er hatte eine neue Freundin. Ja. Die wohnt halt auch in Latium, also bei mir. Ja. Und dann... lass mich mal fragen, wie lange sind deine Eltern jetzt dann definitiv getrennt? Getrennt sind sie jetzt insgesamt, ich glaube, 5 oder 6, 6,5 Jahre getrennt. Aber vor 4 Jahren, hast du gerade gesagt, war das mit der Schwester? Ja, ja, aber die Trennung, die Scheidung hat alleine schon 4,5 Jahre gedauert. Achso, ich meine jetzt, seit wann ist es wirklich dann abgeschlossen? Also seit wann haben die sich nicht mehr gesehen? Wie viele Jahre? Nein, stimmt gar nicht. Das letzte Mal haben sie sich 1,5 Jahre verfährt. Ah, ja. Und genau. Du, wie lange hast du deinen Vater nicht gesehen? Ich glaube, ein Dreivierteljahr. Ah ja. Und du lebst noch bei deiner Mutter? Genau. Und deine Schwester auch? Genau. Und die Schwester ist wie alt? 18. Ah ja. Mhm. So, jetzt hast du gerade erzählt, dass der Vater bei dir in der Nähe wohnt, in deinem Ort wohnt und eine neue Frau hat. Genau, die und? Ist aber jetzt auch vor kurzem verstorben. Ach so. Auch, sie war auch Alkoholikerin und irgendwie hat ihre Leber dann nicht mehr mitgemacht. Mhm. Und jetzt hat er aber wieder angefangen zu trinken. Mhm. Und meine größte Angst besteht halt darin, dass bei die Freundin von ihm, die verstorben ist, sie hatte noch eine Tochter. Ja. Und die wohnt aber auch noch da in dieser Eigentumswohnung. Ach so, die wohnt mit ihm zusammen in der Wohnung. Genau. Mhm. Und die ist jetzt auch gerade erst 18 geworden. Mhm. Und da er jetzt wieder angefangen Alkohol zu trinken, steht halt meine Angst irgendwie, dass er dann wieder gewaltsam wird. Deswegen bin ich halt jetzt auch öfters bei ihr, aber auch nur in seiner Abwesenheit. Ah, verstehe. Und wie ist die Situation da in der Wohnung? Wie benimmt dein Vater sich? Also, soweit sie hat mir halt öfters, ich rede immer mit ihr, wie es da halt läuft, weil sie will ihn ja auch aus der Wohnung rausklagen, weil er halt die ganzen Sachen auf sich bezieht. Also halt alles sagt, dass es sein. Achso, und die Wohnung hat die Mutter der Tochter vererbt. Genau, das ist eine Eigentumswohnung. Ja. Und er will da halt nicht raus und jetzt versucht sie ihn rauszuklagen, weil jedes Mal, wenn sie zum Beispiel jemanden mit nach Hause bringt, fängt er halt an, die rauszuscheuchen aus der Wohnung und so. Mhm. Und da habe ich halt irgendwo Angst, dass er dann wieder handgreiflich wird. Hat sie die Angst auch? Teils, weil sie halt meinte zu mir, sie kann es sich nicht wirklich vorstellen, weil sie sowas noch nicht erlebt hat. So. Das hat er in den letzten... Wie lange wohnen die jetzt da schon zusammen? Ja. Ach so, länger noch nicht? Nee. Dann war er auch gar nicht länger mit der Frau zusammen? Doch, zusammen schon, aber sie haben halt noch nicht so zusammen gelebt. Ach so. Und in diesem Jahr ist nie was vorgefallen? Gewalttätiges? Doch. Ja. Doch. Ja, bei seiner Frau, also Freundin. Achso, bei der verstorbenen Frau. Da hat er dann auch, ist auch durchgedreht, aber der Tochter hat er nie irgendwie was getan bisher. Nein, also nicht handgreiflich geworden. Ist sie ja gewarnt vor dir Und sie kennt ihn ja mittlerweile auch, wenn sie vor allen Dingen schon klagt gegen ihn, dass er aus der Wohnung raus soll. Du machst dir Sorgen. Das ist, finde ich, sehr ehrenwert und sehr berechtigt, auch nach dem, was du mitgemacht hast. Aber mehr als warnen und da beratschlagend, sage ich mal, zur Seite stehen, kannst du ja gar nicht machen. Ja, ja, ich weiß, sie weiß halt nicht wirklich, wie sie damit umgehen konnte, mit dieser Information von mir. Sie hat das nie so wirklich erlebt. Mhm. Und sie weiß nicht, wann er soweit ist und wie, in welchem Pegel, wann sie dann auch wirklich einfach sich verziehen sollte. Weil irgendwann sucht er sich halt Gründe. Ja, und du hast ja die am eigenen Leibe die Erfahrung gemacht, dass der sehr martialisch dann vorgeht, ne? Ja, und manchmal kommen die Bilder ja auch wirklich noch hoch. Ja. Aber irgendwie, seitdem ich jetzt in der Feuerwehr bin, und dann kann ich das irgendwo schon ein bisschen verkraften, also werde ich abgelenkt. Mhm. Aber meine Sorge besteht halt darin, dass er halt bei ihr noch handgreiflich wird. Mhm. Bestünde denn die Möglichkeit, dass die junge Frau, die ist ja nur auch schon volljährig, immerhin 18 Jahre alt, dass sie diese Wohnung so lange verlässt, bis sie ihren Prozess da gewonnen hat, dass sie gar nicht mit dem so in Kontakt ist? Ja, auf einer Seite schon, nur auf der anderen Seite, sie weiß nicht, was er dann mit dieser Wohnung macht. Mhm. Und weil das ist das Einzige, was sie wirklich noch von ihrer Mutter hat. Mhm. Und jetzt zur Zeit irgendwo auch noch umzuziehen und so. Ja, ist umständlich. Sie macht gerade Abi. Ja, verstehe. Die ganzen Prüfungen sind gerade dran. Ja, klar. Ist auch eine Kostenfrage dann wahrscheinlich wieder, wie man das auch alles organisiert. Ja, genau. Ja, Mike, also wie gesagt, du kannst ihr deine Erfahrung mitteilen und die wird dir das ja auch glauben, was vorgefallen ist, oder? Wie ist denn euer Verhältnis miteinander? Also das von mir und meiner Schwester, also die Schwester, das Verhältnis ist sehr gut. Ja. Und wir haben auch regelmäßig Kontakt, wir treffen uns auch und ich helfe ihr auch teils bei den Amtswegen, also auch wie sie sich verhalten sollte, zum Beispiel, wenn er irgendwie jetzt wieder anfängt, zu Alkohol zu trinken und so. Genau. Dass du mit ihr einfach dass man das Ganze mal durchspielst. Also wenn sie schon da wohnen bleiben will, dass du mit ihr zusammen durchspielst, was sie dann tun soll, wenn, also welche Alarmzeichen da sind für sie. Du kennst es ja. Ja. Und was sie dann tun soll. Aber es ist auch irgendwo schon eine gewisse Peinlichkeit, weil ihre ganzen Freunde und sie sprechen mich immer an, was ist das, was hast du für einen Vater? Und das ist halt irgendwo. Da versuche ich mit den ganzen mich abzugrenzen. Mhm. Irgendwie kann ich auch, wenn dann wirklich irgendwas passiert, denke ich dann 100%, ja, warum hast du sie nicht gewarnt oder warum hast du sie nicht geholfen oder so. Mhm. Ja, aber du hast ja schon eine ganze Menge gemacht, indem du ihr das alles erzählst. Und du hast sie ja auch schon gewarnt. Die soll einfach sofort die Polizei anrufen, wenn der Typ in irgendeiner Weise irgendwie anfängt, was Komisches zu machen. Ja, aber dann irgendwie, ich weiß nicht, denn sie ist halt, sie ist 18 und er ist 46 und er ist ihr weitaus überlegen und ich glaube, so schnell kann sie gar nicht reagieren, bis der ausgeholt hat. Mike, also wenn das wirklich so ernst ist, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, dass sie aus der Wohnung rausgeht, wenn das auch alles kompliziert ist. Das scheint ja, das wäre der sicherste Weg. Ich weiß nicht, wie kompliziert juristisch das da ist, ihn da rauszubekommen. Ich weiß auch nicht. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Aber wenn es so ernst ist und du dir wirklich so große Sorgen machst, dann wäre das der beste Weg. Ein anderer Weg gibt's ja nicht. Ich überlege schon, dass ich dann irgendwann irgendwo selber eine Wohnung suche. Dass ich sie dabei, ich wollte jetzt selber bald ausziehen. Und dass ich sie dann halt so lange mit in die Wohnung nehme. Ja, sicher. Wäre ein netter, guter Zug von dir, ja klar. Ja. Also ich glaube, du musst dir da nicht so viele Vorwürfe machen. Ich glaube, dass du da schon sehr, sehr verantwortungsbewusst rangehst, so wie du mir das erzählst. Und das aber irgendwie fühle ich mich auch dazu quasi verpflichtet, weil es ist irgendwie quasi ihre Mutter, ich hatte mit ihrer Mutter sehr engen Kontakt. Ja. Auch selber getroffen, irgendwo im Eiscafé mal geredet, ohne dass mein Vater wirklich dabei war. Mhm. Und ich will dir mal sagen, ich finde das, du bist ein sehr netter Typ. Wenn du das in deinem, du bist ja auch erst 17 Jahre alt, dass du da so bedacht rangehst, finde ich toll. Respekt, finde ich gut. Wirklich. Ja, weil ihre deswegen. Ja, ja. Also, ja, gut, wenn du das mit deiner Wohnung da das arrangieren kannst, dann mach das so als Übergangsregel. Ansonsten sowieso ihr eintrichtern, dass wenn es auch nur so ein bisschen komisch ist, die Polizei anrufen, das kann ja nicht schaden. Und die dritte Möglichkeit auch weiter im Auge behalten, dass sie vielleicht dann, wenn das mit deiner Wohnung noch nicht so schnell klappt, dass sie zwischenzeitlich doch woanders hingeht. Ja. Und alles in Bewegung setzen, dass der Kerl da rauskommt. Entschuldige, wenn ich so über deinen Vater spreche, aber ich glaube, das ist in dem Fall gerechtfertigt. Ja. Also, das sehe ich so. Und ich glaube, dass du da auch alles bisher richtig gemacht hast, Mike. Wirklich. Wirklich. Also in diesem Sinne wünsche ich alles Gute und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Dankeschön. Ja, mach's gut. Tschüss, Mike. Tschüss. Ciao. John, 19 Jahre. Hallo, Domian. Spricht man das John aus? John, C-A-N, John. Ja, John. 19 bist du. Und was geht's bei dir? Und zwar habe ich mich in eine Türkin verliebt. In eine Türkin? In eine Türkin. Und du bist Deutscher? Ich bin Kurde. Du bist Kurde? Genau. Das könnte Komplikationen geben, ne? Könnte, ja, und zwar verlangt der Vater von mir, falls ich sie heiraten will, 80.000 Euro Brautgeld. 80.000 Euro Brautgeld? 80.000 Euro Brautgeld. Ist das so üblich oder ist das, weil du Kurde bist? Das ist, ich weiß nicht, vielleicht weil ich Quote bin oder sonst was, aber ich weiß selber nicht, was bei dem Mann im Kopf vorgeht. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 20. Ja, und wie lange läuft das jetzt zwischen euch beiden schon? Seit ungefähr 1,5 Jahren. Mhm. Und wie begegnet der Mann dir so, wenn du ihn siehst? Oder zuerst gefragt, darfst du mit in die Familie kommen? Nein, in die Familie darf ich nicht. Und zwar deswegen, er hat seine Tochter auch sozusagen schon entehrt. Weil das geht beim gar nicht. Er ist ein sehr, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese grauen Wölfe, diese faschistischen gegen Kurden. Ja, ja, klar, sicher, weiß ich. Hat er so orientiert und halt seine Tochter hat er entehrt und er meint halt, wenn ich die noch haben will, muss sie halt diese 80.000 Euro blechen. Hat er dir das ins Gesicht gesagt? Er hat mir das ins Gesicht gesagt. Wo hat er dich denn getroffen? Ich bin zu dir nach Hause gefahren. Achso, du warst doch schon mal bei denen zu Hause. Genau. Aber das war dann ein geschäftliches Treffen sozusagen. Das war kein familiäres Treffen. Ich wusste nichts davon. Ich bin nur mal hingefahren, um die Hand seiner Frau, seiner Tochter anzuhalten. Auf einmal begegnete er mir mit so Aggression und so richtig schwarzen Augen und sagt, nein, du dreckiger Kurde, du keine Ahnung. Achso, du bist einmal das erste Mal dahin gefahren, um die Hand anzuhalten. Genau, und dann kam direkt sowas und dann habe ich ich verstehe das einfach nicht, warum er sich zu viel Liebe seiner Tochter stellt. Was sagt denn deine Freundin dazu? Meine Freundin ist fix und fertig, die kann einfach nicht mehr, wo ist auch schon zu ihrer Schwester gegangen, ihre Schwester ist auch die Einzige, die zu uns hält. Mhm. Aber konnte deine Schwester, sag ich schon, deine Freundin das nicht einschätzen vorher, dass das so heftig wird, denn sie kennt ja ihren Vater gut. Ja, aber sie hätte halt nicht gedacht, dass das halt so mit Aggression reagiert. Weil sie dachte, ich habe bestimmt so, ich bin seine Tochter, definitiv, ja, wollte ich ja nicht aus politischen Gründen in meine Liebe stellen. Da. Sag mal, diese 80.000 Euro, das ist dem ja klar, dass du das Geld nicht hast. Ich gehe mir davon aus, dass du es nicht hast. Nein, das habe ich nicht. Ja, hältst du das für möglich, dass das nur so eine Schau ist, dass er das sagt, um dich von der Tochter fernzuhalten? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch schon erst den Gedanken gehabt, aber ich glaube nicht, weil dieser altmodischen Türken, der ist auch so ein bisschen noch partiziell. Was steckt dahinter? Steckt dahinter das ernsthafte Verlangen nach dem Geld, oder? Ich weiß es nicht. Halt. Er hat halt gesagt, wenn du meine Tochter haben willst, musst du halt diese 80.000 Euro bezahlen. Und dann hat er mich halt aus dem Haus rausgeschmissen. Und dann habe ich mir noch gedacht, was ist halt los hier? Wenn du, nehmen wir mal an, du würdest die 80.000 bezahlen, wärst du ja auch kein gern gesehener Schwiegersohn. Nein. Nein, du wirst es nicht. Also aber ich liebe dieses Mädchen halt. Das ist natürlich erst ein Problem, aber ich meine, da... Meine Eltern wissen nichts davon. Wenn mein Vater davon erfährt, dass ich mit einer Türkin zusammen bin, dann ist bei mir zu Hause auch vorbei. Das wollte ich mich gerade fragen, was mit deiner Familie ist. Da erlebst du das Gleiche in Grün dann, ne? Da erlebe ich das genau dasselbe und mein Vater wäre völlig dagegen. Der würde mich entehren und aus dem Haus rausschmeißen. Was für eine absurde Welt. Da lieben sich zwei Leute, Der eine ist Kurde, die andere ist Türkin und beide Familien wollen es nicht. Wie absurd, ne? Wie absurd. Ich verstehe das halt nicht. Also. John, meine Sendung geht gerade vorbei. Ich höre es im Hintergrund. Ja. Wir melden uns gleich bei dir nochmal, ja? Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Henrik Hage. Und unser Thema morgen heißt, alles an mir ist unecht. Wer von euch sagt das? Wer ist umgeben von künstlichen Sachen oder von Lügengebilden? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Im Fernsehen sind wir kurz nach.